Beschäftigung. Ich bin sanft wie ein Lamm. Ruhe. Himmlische Ruhe. Grabesruhe. Endlich, endlich, endlich Ruhe. Mein schönes Geschirr. Denn noch einer von uns beiden ist überflüssig. Ich nicht. Also stirb! Bitte! Stirb! Bitte! Stirb, stirb, stirb! Bitte, bitte, bitte! Nichts ist mir lieber! Erlösung für mich! Zuchthaus für dich! Zwangsarbeit, Schafott! Was wäre dir so recht? Nichts von alledem! Es erscheint flüssig, dass wir zusammenbleiben. Wir können uns nicht leiden. Wir lassen uns scheiden. Wir sind uns hier. denn glücklich geschieht, denn glücklich geschieht. Wer hätte gedacht, als wir noch miteinander verheiratet waren, dass wir nach der Scheidung so glücklich sein würden? Niemand hätte gedacht, als wir noch miteinander verheiratet waren, dass wir nach der Scheidung so glücklich sein würden. Durch die gestrengen Gesetzparagraphen sind wir jetzt geschieden. Niemals mehr wollen wir die Paragraphen in Zukunft verachten. Ein Paragraph hat uns Ärzte zur Welt gebracht. Wir sind geimpft gegen Pocken, laut Paragraph so und so viel. Schon ist euch doch Paragraph in Zwang, Konfirmation, Liebe, Hochzeit und Ehe. Ja, selbst auch der Tod untersteht einem ordnenden Paragraphen. Wir sind geschieden, glücklich geschieden, glücklich geschieden. Wer hätte gedacht, als wir noch miteinander verheiratet waren, dass wir nach der Scheidung so glücklich sein würden? Alles vorbei, wir sind frei. Alles vorbei, wir sind frei. Trauschein umschlägt nun endlich die Stunde der Freiheit. Man sollte nicht glauben, wie schwer es ist, sich scheiden zu lassen. Ich möchte nur wissen, was andere Leute in solchem Fall tun. Wie ist es möglich, dass sie so schnell alle Sorgen der Scheidung los sind? Wir sind geschieden, glücklich geschieden, glücklich geschieden. Die Falschen, wieso hat man diese so schnell voneinander geschieden? Und sonst lässt man immer noch schlafen. Wir haben sie alle so schnell erledigt. Wie ist Ihnen das gelungen? Wir hatten uns gemietet. Einen jungen Herrn als Scheidungsgrund. Bestens beraten durch erstes Haus am Platze. Ich traf mich mit ihm. Ich überraschte sie beide. Mit Glück! Und das Ergebnis? Wir sind geschieden, sind glücklich geschieden, sind glücklich geschieden. Diese Firma ist dringend zu empfehlen. Sie heißt Büro für Familienangelegenheiten GmbH. Alles, was zur Scheidung nötig ist. Wo ist denn der Geburtsschein der gnädigen Frau? Johannes Hieronymus aus Wisnowitz, 5. Juli 1895. Geimpft. Protestantisch, katholisch, mosaisch. Heimatschein und Reisepass in Ordnung. Keine Einigung ist zu erzielen, keine Einigung. Wie seltsam, dass man sich so schwer versteht. Zur Scheidung brauchen Sie den Trauschein. Hier ist sogar mein letztes Zeugnis vom Lyzeum. Dazu mein Militärpass. Ein Duplikat des Wohnungsscheines. Polizeiliches Leumundzeugnis. Und wo ist der Steuertäftel? Keine Einigung ist zu erzielen, keine Einigung. Wie seltsam, dass man sich so schwer versteht. Sind alle Papiere besorgt und wir entsprechen genau den Vorschriften. Ja, aber wie steht es mit dem Scheidungsgrund? Haben haben sie ihn ertappt, hat er sie ertappt, haben sie ihn geschlagen, hat er sie geschlagen. Keines von allem, man wird sie nicht scheiden, man wird sie nicht scheiden, man wird sie nicht scheiden, man wird sie nicht scheiden, man wird sie nicht scheiden. Auskunft, der Schalter ist um ein Uhr geschlossen, heraus mit dem Papier. Warum hast du den Mann besoffen? Ich rieche durch den Wind. Ruhe draußen, ich bin nicht hier, Hans Wurst. Jetzt sorge du für einen Schatz. Verstehen, hören Sie auf, hören Sie zu, passen Sie auf, wozu, zu, auf, zu, auf. Noch niemals, nie ist mir dieser Mann so ekelhaft gewesen. Ich verdiene vom Schicksal der Klienten. Als Scheidungsgrund bediente ich ein Ehepaar, jetzt liebe ich diese Frau, ich liebe Frau liebe und geschenkt. Jahre alt, Marmor aus einem Stück gearbeitet. Beachten Sie die fehlenden Arme. Echt klassisch, drei Sterne im Baedeker. Die rechte Hüfte ist vorgeschoben. Wir gehen weiter. Wie klassisch, wie berühmt, wie vorgeschoben, wie echt aus Marmor mit drei Sternen. Thank you. Venus wird ihnen hier nicht helfen können. Sie taten recht, sich an mich zu wenden. Der schöne Herr Hermann, ich bin nicht Ihr Geschmack. Vielleicht gewinnen Sie bei näherer Betrachtung. Sie werden mit mir zufrieden sein. Ich habe Sie mir anders vorgestellt, aber wir werden uns aneinander gewöhnen. Fangen wir mit den Vorübungen an. Eine Probe. Unendlich, unendlich, geliebter Probe. Unendliches Liebes. Unendliches Legen Sie den Arm um mich. Gehört das dazu? Es ist im Preise einbegriffen. Oh, wie ist das nur, wie ich mich sehnte. Aufrausch mein Blut in Lava strömen. Wie ein Sturm. Einbegriffen. Was ist mir als ob ich zum Kunde bin, ich in deinem Licht. Was ist das dazu. Sie mit ihr, du mit ihm, ohne mich. Damit bin ich nicht einverstanden. Den Scheidungsgrund habe ich mir anders vorgestellt. Ein älterer, gesetzter Herr mit Vollmacht weiß das Beste und einem kleinen Buch mit einer Frau ein Scheidungsgrund mit keinerlei Veranlassung zur Eifersucht. denn dafür brauch ich kein Büro. Das kann ich billiger haben ohne Sie. Widersprechen Sie nicht, kein Wort will ich hören. Sparen Sie eine so kostbare Rede für. Natürlich sollst du mich betrügen, aber Vergnügen soll es hier nicht machen. Man merkt es dir an, dass dieser hier dir gefällt. Schon längst hätte ich mich entschließen sollen, mich von dir scheiden zu lassen. Widersprich bitte nicht, ein Wort will ich hören. Spare dir deine so kostbare Rede für. Sie gefallen mir gar nicht, trägt ein anständiger Mensch solchen Schnurrbart. Sie haben Bäche wie ein Säugling, schämen Sie sich nicht. Ihre Figur stört mich auch, Sie sehen so dumm aus und überhaupt sind Sie mir lästig. Sehen Sie mich nicht so an, sehen Sie mir Rede. Widersprechen Sie nicht, ein Wort will ich hören. Sparen Sie Ihre so kostbare Rede für. Reizen Sie mich nicht länger, sofort aus meinen Augen. Nicht länger will ich Sie sehen, hier geblieben Feigling. Aus dem Wege, ich vergreife mich an Ihnen, halte mich nicht zurück. Du liebst ihn, meine Wut muss ich an ihm auslassen. Zum letzten Mal haben Sie sich in fremde Ehen eingemischt. Widersprechen Sie nicht, kein Wort will ich hören. Sind Sie noch immer hier? Sie stehen denn dennoch nicht klar, dass Sie mir nicht ganz sympathisch sind. Muss ich doch deutlich erwähnen. Klassisch drei Sterne im Bedeckel.